Kundgabe 3466b. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.4.1945. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und mein Geist wird mit euch sein, solange ihr noch auf Erden weilet. Und also ist mein Reich in euch, so ihr mir nachfolget. Denn nur das Geistige gehöret mir, und der Geist aus mir sendet seine Ausstrahlung über euch, und also ergreife ich von euch Besitz, wenn auch dem Körper noch nicht fühlbar, der noch mit der irdischen Materie verbunden ist. Den Geist in euch aber ziehe ich zu mir, und dies ist wahrlich die Erfüllung schon auf Erden, denn so er sich mir zu eigen gibt, hat die Vermählung mit dem Vatergeist stattgefunden, und die Erde zwinget ihn nicht mehr. Er überlässet der Erde, was ihr angehört, doch mein Anteil ist freiwillig zu mir zurückgekehrt, und seines Bleibens auf Erden währet nicht mehr lang. Ich will eure Herzen ganz für mich gewinnen und alles daraus entfernen, was euch an der Verbindung mit mir hindert. Ich will jegliche irdischen Triebe ertöten, auf dass die Seele nur dem Geist in sich lauschet, auf dass sie mich selbst durch ihn zu hören vermag. Ich will die Seele läutern, dass mein Liebegeist sie durchstrahlen kann, so dass sie in meinem Reich weilt, wenn auch noch erdgebunden. Denn die Liebe ist in euch noch nicht stark genug, als dass die Seelen vor meiner Liebekraft bestehen könnten. Und darum muss Leid noch die Liebe zur Welt ertöten, dass die Liebe des Herzens nur noch mir angehört und ich sie nun auch erwidern kann, um euch selig zu machen. Wer aber mein Reich schon auf Erden zu besitzen trachtet, den werde ich stärken, stets und ständig und seine Wege ebnen, auf dass er sein Ziel erreiche. Doch opfern müsstet ihr mir alles, was euch noch mit der Erde verbindet, wollet ihr ganz und ungeteilt mir angehören. Doch ich entlohne es euch ums Tausendfache im geistigen Reich. Und darum bleibt stark im Glauben an mich, auf dass ich euch auf Erden diesem Glauben gemäß bedenken kann. Nehmet meine Kraft und Gnade in Anspruch, indem ihr bittend eure Gedanken mir zuwendet. Lasset euch führen von meiner Vaterhand, die euch wahrlich recht leiten wird, und fühlet euch in meiner Obhut wohlgeborgen. Denn ich bringe euch mein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ich senke den Frieden in euer Herz, so ihr es mir darbietet. Und ich begehre nichts anderes von euch, als nur eure Liebe, dass sie mich begehre mit aller Innigkeit und die ich auch erfüllen will, indem ich euch selig mache bis in alle Ewigkeit. Amen.